dropped my watch and I haven't even started yet. Look at these people. Oh nein, ich habe meine Uhr fallen gelassen. Wir haben noch nicht mal angefangen. Usually it's Daniel who drops everything. Today I'm dropping. Normalerweise ist Daniel, der alles fallen lässt. Heute bin ich es. It's a role reversal. Wir haben die Rollen vertauscht. Stimmt, oder? Oh, what are we going to talk about today? Okay, über was werden wir heute sprechen? Let's talk about how to pray for healing. Wir werden darüber sprechen, wie wir für Heilung beten können. This is actually a really cool subject. Das ist ein ganz interessantes Thema. So I'm going to give you some of my thoughts. Und ich werde euch einige meiner Gedanken darüber weitergeben. And I'm going to give you some things that you must not do. Und ich werde einige Dinge sagen, die ihr nicht tun sollt. So here, the first thing you must not do. Also das Erste, was ihr nicht tun sollt, ist pray in unbelief. Im Unglauben beten. You know, so many people, when they pray for the sick people, they're hoping that something will get better. So viele Leute, wenn sie für die Kranken beten, hoffen sie, dass es ihnen dann ein bisschen besser geht. But hope is not faith. Aber Hoffnung ist nicht Glaube. So if you don't have the true conviction in your heart that healing is always the will of God. Also wenn du nicht diese klare Überzeugung in deinem Herzen hast, dass Heilung immer der Wille Gottes ist. Be honest and tell the people who want you to pray for them, say, no, I'm not going to pray for you. Dann sei ehrlich und sage den Leuten, die möchten, dass du für sie betest, nein, ich werde nicht für dich beten. But if I do that, people will be offended. Aber wenn ich das tue, werden die Leute beleidigt sein. So here's my question. Und hier ist also meine Frage. What would you rather have? Was hättest du lieber? People who are offended at you because you are honest regarding your own unbelief. Leute, die beleidigt sind, weil du ehrlich bist gegenüber deinem eigenen Unglauben. Or would you rather have a religious prayer that you pray? Oder hast du lieber ein religiöses Gebet, das du da betest? Hoping that something will happen. In der Hoffnung, dass etwas passiert. But nothing will happen because hope doesn't bring miracles. Aber nichts passieren wird, weil die Hoffnung keine Wunder bringt. Now there is disappointment. Und jetzt ist da diese Enttäuschung. And now the heart keeps closing itself more and more. Und dein eigenes Herz wird sich immer mehr und mehr schließen. Because you can't fool your heart. Weil du kannst dein Herz nicht täuschen. What do you rather have? Was möchtest du lieber? I think it's better to be honest. Ich denke, es ist viel besser, ehrlich zu sein. So, never pray in unbelief. Das heißt, bete nie im Unglauben. Another thing you must never do. Und etwas anderes, das du nie tun solltest, ist make praying for the sick a technique. Das Gebet für die Krankenheilung eine Technik zu machen, so einer Technik zu machen. You know, oh, this is how you always do it. Ah, das ist so, wie du es immer machen musst. It's not a technique. Aber es ist keine Technik. How do we know that? Wie wissen wir das? Well, who is our greatest model in life? Wer ist unser größtes Vorbild im Leben? I think even Clayton knows that. Ich denke, sogar Clayton weiß das. Clayton is sitting right here the other side of me, of the camera. Und Clayton sitzt da gerade auf der anderen Seite der Kamera. So Clayton, I'm going to ask you a question. Clayton, ich werde dir eine Frage stellen. Who is the greatest model in life? Wer ist das größte Vorbild im Leben? He said me. Er sagt, ich bin's. And he just, ew, it's Jesus. Er ist doch Jesus. I have to sit down and talk to my son. Ich muss mich mit meinem Sohn zusammensetzen und mit ihm sprechen. But thank you for making me such a great model. Aber danke, dass du mich als so großes Vorbild siehst. I feel very honored. I think I need to raise his allowance. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich denke, ich muss sein Taschengeld erhöhen. He's so happy now. Jetzt ist er glücklich. So our greatest model in life is always Jesus. Also unser größtes Vorbild im Leben ist immer Jesus. So how did Jesus pray for people to get healed? Wie hat Jesus für Leute gebetet, dass sie heil wurden? No technique. Da war keine Technik. To the lepers he said simply this. Zu den Leprakranken sagte er einfach. Go and show yourself to the priest. Geh und zeige dich dem Priester. When you are a leper, it was illegal to go into public. They were not allowed to go to the priest. Wenn du ein Leprakranke warst damals, dann war es nicht erlaubt, dass du in die Öffentlichkeit gehst. Du konntest nicht gehen und dich dem Priester zeigen. They could have gotten into huge trouble. Sie hätten in große Probleme geraten können. So, what did Jesus do? Und was hat Jesus gemacht? Demanded a step of faith on those people. Er hat den Leuten, also er hat diesen Kranken gesagt, sie sollen einen Glaubensschritt machen. What did he do to the blind guy? Und was hat er mit dem Blinden gemacht? Come on, let me pray for your healing. Okay, ich werde für deine Heilung beten. And then he takes the mud with the spit and he puts it on his eye. Und dann hat er Dreck genommen, das vermischt mit seiner Spucke und hat sie ins Auge gerieben. And then he says, go and wash yourself. Und dann hat er gesagt, geh und wasch dich. No technique. Da war keine Technik involviert. Sometimes Jesus spoke a word. Manchmal hat Jesus einfach ein Wort gesprochen. Other times he picked up the cripple and said, walk. Manchmal hat er einen Lahmen bei der Hand genommen, ihn aufgezogen, gesagt, geh. Or sometimes he said, your faith has healed you. Und manchmal sagt er, dein Glauben hat dich geheilt. Sometimes he laid hands on them. Manchmal hat er Hände aufgelegt. Why is this so important? Wieso ist das so wichtig? Because we always want a technique, because we're too lazy to develop intimacy with the Holy Spirit. Weil wir immer eine Technik wollen, weil wir zu faul sind, um in eine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu investieren. But here is what happened. Aber das ist, was passiert ist. Since I'm a teenager, I love John Acts 10:38. Seit ich ein Teenager bin, liebe ich Apostelgeschichte 10:38. As God, wie Gott, anointed Jesus of Nazareth, Jesus von Nazareth gesalbt hat, with the Holy Spirit and power, mit dem Heiligen Geist und Kraft, who walked around, und wie dieser umherzog, did good, und Gutes tat, and healed everybody who was oppressed by the devil, und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. So how did Jesus heal the people oppressed by the devil? Also wie hat Jesus diese geheilt, die vom Teufel überwältigt waren? By following the leading of the Holy Spirit. Indem er die Leitung des Heiligen Geistes befolgte. So, this is one of the most important keys you can ever learn by praying for the sick. Und das ist einer der wichtigsten Schlüssel, die du lernen musst, wenn du für die Kranken betest. Don't make a technique, learn to follow the leading of the Holy Spirit. Mach nicht eine Technik draus, sondern folge die Leitung des Heiligen Geistes. I'm going to give another key. Jetzt werde ich euch noch einen anderen Schlüssel geben. You have to change what you believe. Du musst das ändern, was du glaubst. You know, for instance, zum Beispiel, I walked into a house one day of a woman who was so hopelessly sick. One of the worst things I've seen in my life. Eines Tages, da ging ich in ein Haus von einer Frau und diese Frau war so krank, wie ich es fast noch nie jemand getroffen habe. They asked me to pray for her. Und sie haben gefragt, ob ich für sie beten könnte. So here's what I did. Und hier ist, was ich getan habe. I asked this woman a question because I felt the Holy Spirit leading me to ask this question. Ich habe dieser Frau eine Frage gestellt, weil ich gespürt habe, dass der Heilige Geist mich dazu leitete. I said, ma'am. Ich habe gesagt, Frau. Do you believe that when I pray for you right now, you will be completely healed? Ich habe gesagt, Frau, glaubst du, wenn ich für dich bete, dass du jetzt gerade geheilt sein wirst? Here's what she said. Und das ist, was sie gesagt hat. If God wants to. Ja, wenn Gott will. I said, you're not going to be healed. Und ich habe gesagt, du wirst nicht geheilt werden. I said, I'm so sorry, but you're not going to be healed. Ich habe gesagt, es tut mir so leid, aber du wirst keine Heilung empfangen können. Unless you change your heart belief. Außer du änderst, was du in deinem Herzen glaubst. So, why did I say this? Wieso habe ich das gesagt? Because I knew that with this kind of faith you can't get healed. Weil ich gewusst habe, dass mit einem solchen Glauben, da wird sie nicht geheilt sein. You see, the Bible gives us a simple definition of faith. Die Bibel gibt uns eine ganz einfache Definition von Glauben. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von der Tatsache, die man nicht sieht. So if you think that God has to do something, whether he wants to heal me or not. Also wenn du glaubst, dass Gott etwas tun muss, ob er mich jetzt heilen will oder nicht. How are you gonna have this unshakable faith? Wie wirst du dann diese Glaube haben, der nicht wankt? Das wirst du nicht haben. You know why? Weißt du wieso? Because deep down in your heart there is this doubt hidden that will always fight against truth. Weil tief in deinem Herzen wird immer dieser Zweifel sein, der gegen den Glauben kämpft. Or maybe God doesn't want me to heal. Ja, vielleicht will Gott mich nicht heilen. Maybe it's not God's timing. Vielleicht ist es nicht in der Zeit Gottes. Maybe God's trying to teach me something. Vielleicht möchte Gott mir etwas lehren. So you have to be convinced in your heart. Du musst in deinem Herzen überzeugt sein. That sickness is never the will of God. Never, never, never, never. Dass Krankheit nie, gar nie der Wille Gottes ist. If you believe that sickness is the will of God, you also have to believe that for people to go to hell is the will of God. Wenn du glaubst, dass Krankheit im Wille Gottes ist, dann musst du auch glauben, dass in die Hölle zu gehen auch ein Teil des Willen Gottes ist. How can I say this so strong? Wie kann ich das so überzeugt sagen? Because Isaiah 53, which talks about the crucifixion in a beautiful way. Weil Jesaja 53 dort, wo es so wunderschön über die Kreuzigung spricht. It says that at the same cross Jesus took my sins and he took my sicknesses. Da sagt es, dass Jesus am gleichen Kreuz meine Krankheit und meine Sünde auf sich nahm. So if he did not take all of the sicknesses, that means you also didn't take all of the sicknesses. Das bedeutet, dass wenn Jesus nicht alle meine Krankheit auf sich nahm, dann nahm er auch nicht alle meine Sünde auf sich. You see, our hearts are not convinced that sickness is never, never, never the will of God. Seht ihr, unsere Herzen sind nicht überzeugt, dass Krankheit nie, nie, nie der Wille Gottes ist. So we have to make sure we have the right belief regarding sickness. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir der richtige Glaube haben, was Krankheit anbelangt. Sickness is an enemy, it's not a friend. Krankheit ist immer ein Feind und niemals ein Freund. Can you imagine Jesus saying, I'm going to take all the sickness on the cross, and the Father says, I'm going to take them and put them back on the people. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus sagt, ich nehme alle Krankheit auf mich am Kreuz, und Gott sagt, ich werde sie den Leuten zurückgeben? But that's the theology so many people have. Aber das ist die Theologie, die so viele Leute haben. I'm going to take them away from you, Jesus. I'm going to give them back to the people. Ja, Jesus, ich werde die Krankheit von dir nehmen und sie den Leuten wiedergeben. I mean, how can we believe things like this? Yet this is what people believe. Wie können wir solche Sachen glauben? Und doch ist es das, was so viele Leute überzeugt sind davon. So you have to learn to really believe in all of your heart that sickness is never the will of God and healing and health always is. Wir müssen lernen, von unserem ganzen Herzen zu glauben, dass Krankheit nie der Wille Gottes ist, aber Gesundheit und Heilung ja. Because if I tell you how to pray for it, weil wenn ich euch sage, wie man dafür beten soll, but I don't tell you that the basis is your heart belief. It's not a technique. Follow the Holy Spirit. Habe ich euch nicht sage, dass die Grundlage der Herzensglaube ist, dass es keine Technik ist, sondern ein Folgen der Leitung des Heiligen Geistes? You never successfully pray for the sick. Dann wirst du nie erfolgreich für die Kranken beten können. So then, how do we pray? Also wie können wir beten? I'm going to give you a very, very deep theological answer. Ich werde euch ganz tiefe theologische Antworten geben. Command the sickness to go. Befehl der Krankheit zu gehen. It's quite simple. Es ist so einfach. If it's not the will of God, and if you don't want it, tell it to go. Wenn es ja nicht der Wille Gottes ist und wenn du es nicht möchtest, dann sag es ihm einfach, dass es gehen soll. Never, never, never. Did you hear me? Du musst gar nie. Habt ihr mich gehört? I'm going to repeat it 4 times so that I said 7 times. Ich werde es noch 4-mal wiederholen, dass ich es 7-mal gesagt habe. Never, never, never, never. Nie. Ask God to heal people. Also bitte nie Gott, dass er Leute heilt. Why not? Weshalb nicht? Because the moment you ask God to heal people, weil im Moment, wo du Gott bittest, Leute zu heilen, you are denying the finished work of the cross. Dann verleugnest du das vollbrachte Werk am Kreuz. You actually approach God with this attitude. Und du näherst dich Gott mit dieser Haltung. God, you still have to do something so that people can get healed. Gott, du musst immer noch etwas tun, damit die Leute geheilt werden können. He doesn't need to do anything anymore. Aber er muss überhaupt nichts machen. Er muss nichts mehr tun. It's us. Sondern wir. Who need to do something. Wir müssen etwas tun. So when the Bible talks about praying, that's one of the problems. We don't even know what praying really means. Und wenn die Bibel über Gebet spricht, das ist das Problem. Wir wissen nicht mal, was Gebet wirklich bedeutet. Praying is much deeper and much more beautiful than we can imagine. Gebet ist viel tiefer, viel wunderschöner, als wir uns das vorstellen können. Command the sickness to go. Befehle der Krankheit zu gehen. Reject it. Lehne es ab. Release the words of life and health over the people. Setze Worte von Leben und Gesundheit über den Leuten frei. I have seen, I don't know how many thousands of people healed by simply commanding their body to be healed. Ich habe schon so viele Tausende von Leuten geheilt gesehen, indem ich einfach den Befehl erteilt habe, dass ihr Körper gesund sein soll. Und noch ein letzter Gedanke. Fight for a constant increase of the supernatural. Jage einer wachsenden Realität vom Übernatürlichen in deinem Leben nach. Fight for it, fight for it, fight for it. Jag dem nach, kämpfe darum. I'm not saying fight with God for God to give you something. Und ich sage jetzt dir nicht, kämpfe mit Gott, dass er dir das gibt. But I'm saying fight against your own unbelief. Pursue it, decide with all of your heart. Aber ich sage, kämpf gegen deinen eigenen Unglauben an und jage dem nach. Investiere dich darin. I've decided since I'm a teenager. Ich jage dem nach, seit ich ein Teenager bin. So for more than 40 years I've been pursuing a life of the supernatural. Und seit mehr als 40 Jahren habe ich einem Leben im Übernatürlichen nachgejagt. We will see you again, people. Wir werden euch wiedersehen, Leute. Actually, it's not true. We don't see you. You see us. Eigentlich stimmt das nicht. Ihr seht uns, wir sehen euch nicht. Until next time. Also, wir sehen uns das nächste Mal.